1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Liebe Leute, pünktlich melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Jetzt gibt es den spätesten Jahresrückblick im deutschen Fernsehen und im deutschen Radio. Denn unser Thema heute Nacht heißt, das war mein Jahr 2010. Und ich möchte gerne mit euch über euer Jahr 2010 sprechen. Was war das Schönste und Glücklichste, was ihr erlebt habt im letzten Jahr? Und was war das Traurigste und Schrecklichste, was ihr erlebt habt? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer wie immer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Jasmin und die Jasmin ist 23. Guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen. Hallo, Jasmin. Hallo. So, wir reden über das vergangene Jahr, über dein vergangenes Jahr. Ja, mein vergangenes Jahr war eigentlich sehr mies gelaufen, um das mal milde auszudrücken. Mhm. Ich sag's mal so, also ich habe seit 7 Jahren Morbus Crohn. Ja, schwere Darmerkrankung. Ja, ja. Also bei einigen ist das ein Begriff. Und da kennt man es ja, diese ständigen Schübe und diese ständigen Darmspiegelungen, die man machen muss, wenn jetzt diese Schübe aufkommen. Und ja, ich hatte letztes Jahr dann diese Untersuchung dann gehabt. Und da ist es mir dann so passiert, da ist ein Loch entstanden bei der Darmspiegelung. Und also das ist ja mit das Schlimmste, was bei einer Darmspiegelung passieren kann. Dass das durchstoßen wird, die Darmwand durchstoßen wird. Ja, das stimmt. Und ich habe mich auch erkundigt und das ist wirklich so, bei jeder 500. Kontrolle kann das passieren, dass da irgendwie eine Verletzung bei der Darmwand dann entstehen kann. Ja. Was hat das für Folgen gehabt? Ja, das war so. Eigentlich ist das bei mir dann so, dass ich nach der Narkose eine halbe Stunde brauche, bis ich wieder da bin und dann kann ich eigentlich rumflitzen. Aber das war dann diesmal, dass ich mich gar nicht mehr bewegen konnte. Ich habe mich gefragt, was eigentlich Sache ist. Ich hatte Schmerzen gehabt und hatte so ein Knistern im Ohr gehabt und so weiter. Haben die das denn während der Spiegelung bemerkt oder ist das hinterher erst rausgekommen? Hinterher, also ich wurde dann sofort geröntgt und dann kam dann Internist, Chirurg und so weiter an und die sagten, ja, wir haben da ein Loch gefunden, ne? Und ich so, wie bitte? Und also ich war total von der Rolle, ne? Und dann sagten die, ja, wir warten erstmal ab, wir geben ihnen erstmal Antibiotika, vielleicht wächst das ja so wieder zusammen, kann ja mal vorkommen, ne? Ja, und dann haben die 3 Tage gewartet und durch das Antibiotika habe ich das nicht ganz gut vertragen und dementsprechend hatte ich dann auch Erbrechen gehabt und habe mich andauernd bewegt im Bett und so dadurch wurde der Darm dann endgültig dann, ja, wie soll man das sagen, also da ist der Gesang endgültig geplatzt. Ne? Also ist die Stelle wahrscheinlich noch größer geworden, als sie ohnehin schon war, die kaputte Stelle im Darm. Ja, und dann? Was muss man dann operiert werden? Ja, dann kamen sofort die Ärzte. Das war so, weiß nicht, also mein Freund sagte mir, das war gegen abends. Ja. War auch seine Eltern da. Und dann wurde ich dann sofort notoperiert. Ne? Also 4 Stunden haben die dafür gebraucht. 50% oder ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent vom Dickdarm die mir entfernt haben. Ach so, das kann man nicht einfach zunähen, da muss ein Stück vom Darm entfernt werden. Ja, auch die befallenen Stellen, also vom Morbus Crohn haben die auch entfernt. Muss man vielleicht dazu sagen, dass das eine soweit ich weiß, eine chronische Entzündung ist, Morbus Crohn, und man kann dann bei den Operationen Teile des entzündeten Darms entfernen. Das hat man dann bei dir gemacht. Ja, also da in dem Zeitpunkt schon. Also die haben gesagt, wenn wir schon hier am Rumschnibbeln sind, dann nehmen wir den anderen Teil auch noch mit. Ja. Und dann haben die mir den Dünndarmausgang dann angelegt. Den Dünndarmausgang angelegt, was heißt das? Ja. Das ist so, der Dickdarm ist komplett stillgelegt. Also es Das funktioniert schon, aber da kommt jetzt nichts durch, sage ich mal. Aber alles, was durch den Dünndarm läuft, das kommt dann auch in den Beutel rein. Also ist das ein künstlicher Darmausgang jetzt? Ja, im Moment ist es, ja. Also alles wegen dieses Fehlers, der da passiert ist? Ja. Wie ist denn das eigentlich bei so einer Darmspiegelung? Ich glaube, man unterschreibt, dass das passieren kann, ne? Und man kann da gar nichts hinterher unternehmen, oder wie ist das? Ja, man muss, man kriegt vorher so einen Zettel, da steht drauf, was, wie das funktioniert und wie das dann aussieht und welche Risiken das hat. Es kann zu inneren Blutungen kommen, also wenn die da Proben rausnehmen, also Gewebeproben, bis zu Herzrhythmusstörungen und so. Das heißt, du kannst da kann man rechtlich gar nichts machen? Nee. Weil das im Rahmen der möglichen Dinge ist, die da passieren können bei einem solchen Eingriff. So, das heißt, du leidest eh schon seit 7 Jahren unter dieser schweren Darmerkrankung, hattest im letzten Jahr diese Darmspiegelung, das war eine Generaluntersuchung, da haben sie dir den Darm durchgestochen und jetzt hast du deshalb einen künstlichen Darmausgang. Besteht die Chance, dass es irgendwann nochmal zurückverlegt wird? Ja, es besteht schon die Chance, aber die wollen erstmal abwarten, weil auch noch ein neues Medikament bei mir eingestellt wird, weil ich hatte jahrelang Cortison genommen und dadurch ist auch noch die Osteoporose bei mir voll. Das ist ja auch Wahnsinn. Du bist ja eine 23-jährige junge Frau, dass das dann auch noch passiert ist. Überhaupt, du bist 23 Jahre alt. Wie gehst du damit um? Das ist ja nun doch eine große Umstellung, einen künstlichen Darmausgang zu haben. Klar, von außen her denkt man, ich nehme es eigentlich ziemlich locker auf. Es steckt da wirklich ziemlich viel Selbstbewusstsein drin, also die man wirklich da tragen muss, um... Kannst du denn auch schon gut damit umgehen, dass du es sauber halten kannst und dass du es so mit dem Alltag so in Einklang bringst? Ja, das muss ich. Das muss man so oder so. Also bei älteren Leuten ist klar, da hätten die jetzt so einen medizinischen Dienst da jetzt angefordert. Ja. Aber bei mir haben die das dann, die haben es mir sofort da alle gezeigt. Und dann musst du es selbst machen. Ja. Ja. Bist du berufstätig? Ja, ich stecke noch in der Ausbildung. Was lernst du? Bäckereifachverkäuferin. Das heißt, das muss auch alles dann ganz ordentlich gemacht werden, dass man das nicht riecht und dass nicht irgendwelche Beeinträchtigungen dann in deinem Job gibt. Ja, wenn ich arbeiten dürfte. Ach so. Also ich bin seitdem krankgeschrieben und klar, ich stecke da jetzt mittendrin, habe eigentlich meine Zwischenprüfung jetzt bald und da ist jetzt auch die Frage, darf ich das überhaupt weitermachen oder nicht? Ach so, das ist noch nicht geklärt. Nein. Nein. Hast du einen Freund? Ja. Stelle ich mir auch sehr schwer vor, im Punkto Sexualität, wenn man einen künstlichen Darmausgang hat und das nicht so gewohnt ist, dann damit umzugehen. Wie ist es bei dir? Also ich muss dazu sagen, mein Freund ist ein bisschen älter. Also ich glaube, jeder in meinem Alter, der würde sofort davor wegrennen. Wie alt ist denn dein Freund? 42. Ja. Er hat natürlich auch ein bisschen Angst davor gehabt. Also wie wird das jetzt sein? Ja. Wie gehe ich damit um? Und kannst du denn eine entspannte Sexualität leben mit diesem künstlichen Darmausgang? Ja, klar. Das schon. Also du hast nicht Angst, dass da irgendwas verrutscht oder abreißt oder was man da so sich vorstellen könnte? Nee, also ich muss ehrlich sagen, das ist sogar besser. Ist sogar. Als vorher. Also wenn man so bedenkt, ich habe jahrelang nur mit Schmerzen gelebt. Und da hat der Sex auch nicht mal Spaß gemacht, da habe ich mich so eher davor gedrückt. Ach so, das heißt, durch diese Operation und durch den Darmausgang, künstlichen Darmausgang, ist das entzündete Gewebe ja auch weg aus dem Darm und du hast keinen Schmerzen mehr. Nee. Also ist das insofern natürlich auch dann noch hat das einen Vorteil? Ja, natürlich. Ja. Also in dem Sinne schon. Dennoch war es natürlich ein krasses Jahr dann, 2010 für dich. Ja, klar. Aber es besteht die Hoffnung, dass sich das wieder reguliert, dass man das wieder zurückverlegen kann, sagst du gerade. Und es besteht die Hoffnung, dass du dann auch hoffentlich schon früher, dann deinen Abschluss auch machen kannst in deinem Beruf. Also ich hoffe es mal. Ja. Also wenn jetzt nichts irgendwie dazwischen kommt, dann hoffe ich mal, dass ich das kann. Wie ist denn das überhaupt? Weißt du das? Das hat man dir bestimmt erklärt. Darf man Bäckereifachverkäuferin sein? Darf man in der Lebensmittelbranche arbeiten mit einem künstlichen Darmausgang? Also die Ärzte, also ich war ja noch in der Reha und die sagten mir, wegen der Hitze, also weil man ja auch am Ofen steht, um die Schwere heben, sollte man das lieber belassen. Also da sollte man schon sich überlegen, ob man eine Umschulung macht. Verstehe. Auch danach, weil das dauert wirklich ein halbes Jahr, bis der Darm wieder ordentlich funktioniert. Und es kann ja auch vorkommen, dass das gar nicht mehr klappt und die müssen das wieder zurück, also wieder umlegen. Ne? Also liegt da noch einiges vor dir? Ja. Wir drücken natürlich von Herzen die Daumen, dass das alles gut läuft und du wieder so weit hergerichtet und hergestellt bist, dass du dich richtig wohl fühlst. Und wünsche dir für dieses Jahr dann alles, alles Gute, dass das ein besseres Jahr wird, das Jahr 2011 für dich. Ja, das hoffe ich mal. Ja, aber wirklich, liebe Jasmin, schön, dass du angerufen hast und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt mein Jahr oder das Jahr. Das war mein Jahr 2010. Und ich frage euch, was verbindet ihr so mit dem Jahr 2010? Was war das Schönste und Tollste und Glücklichste und vielleicht auch Spektakulärste, was ihr im letzten Jahr erlebt habt oder gemacht habt? Und was war das Traurigste, das Schrecklichste, das Schlimmste im Jahre 2010. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Katrin und Katrin ist 30. Morgen Katrin. Guten Morgen Domian, ja. Hallo. Hallo Katrin. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir und allen in Deutschland. Das ist ja nett von dir, dankeschön. So, jetzt reden wir aber über das letzte Jahr und zwar über dein letztes Jahr. Ja, das stimmt. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, dass ich gegen Ende 2010 im November mein Sabbatical begonnen habe. Also, das heißt, so ein Sabbatjahr begonnen hast im Alter von 30 Jahren. Das ist ja so, man sagt, man macht ein Sabbatjahr, um sich zu entspannen, weil man völlig ausgelaugt ist. Ganz so extrem möchte ich es jetzt in meinem Fall nicht formulieren. Für mich ist das ein Jahr. Also erstmal, es ist kein Jahr, es sind bei mir 4 Monate. Ah ja. Es ist eine Auszeit, die ich mir genommen habe, um etwas zu tun, was ich mir gewünscht habe zu tun, was ich in meinem Leben als Traum definiert habe und diesen zu erfüllen. Jetzt bin ich aber gespannt, was das ist. Ja, also es ist nicht jedermanns Geschmack mit Sicherheit, aber ich bin momentan in Indien. Ach. Ja. Und du telefonierst gerade aus Indien, das klingt ja wirklich, als wärst du hier in Köln um die Ecke. Ja, stimmt. Ich bin auch ganz froh, dass die Verbindung gut ist. Ja. Und, also ich bin in Indien und ich bin in einem Tierheim für Straßentiere. Ach, das ist ja toll. Das finde ich ja toll. Das heißt, du bist eine große Tierfreundin und Tierliebhaberin. Stimmt. Und das war dein Traum, mal ins Ausland, ins ferne Ausland zu gehen und in einer solchen Station zu arbeiten? Richtig. Ich habe eben aus anderen Urlauben oftmals Tiere gesehen, die in sehr schlechtem Zustand waren. Mhm. Und dadurch, dass wir in Deutschland halt echt privilegiert sind in mehreren Hinsichten, haben es die Tiere sehr gut. Aber im Ausland ist es teilweise schon, sind die Tiere halt sehr vernachlässigt. Und das hat mir oftmals in Urlaubszeiten etwas einen bitteren Beigeschmack gegeben. Wie kamst du jetzt gerade auf Indien? Warst du schon mal in Indien in Urlaub? Nee, also ich bin zum ersten Mal in Indien und auch gleich für 4 Monate. Das ist natürlich verbunden mit extremer Nervosität im Vorfeld. Ne? Das glaube ich. Man weiß ja gar nicht, auf was man sich da einlässt. Ja, man hört eben viele Geschichten und jeder hat irgendwie eine Geschichte parat und es ist sehr spannend. Wer hat das denn für dich? Das muss ja irgendwie organisiert werden. Bist du mit einer Organisation, mit einer Tierschutzorganisation irgendwie dorthin gefahren oder wie? Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe das alles selbst organisiert. Mhm. Ich habe mich im Vorfeld erkundigt, es gibt natürlich große Organisationen, die so etwas auch gegen recht gutes Geld einem vororganisieren, aber ich finde in Zeiten des Internets kann man das selber machen. Wie geht denn das so? Du musst ja nur auch irgendwo wohnen und ein bisschen Geld zum Essen haben und so. Wie ist das geregelt? Also da habe ich sehr gut. Ich bin hier in einem Tierheim, was auch ein Gästezimmer hat. Und naja, also es ist kein Hotelstandard, aber ich muss sagen, also es lebt sich hier sehr gut. Ja. Ich bin hier auf der Anlage in einem Zimmer mit Kühlschrank und auch einer Kochgelegenheit und ja. einem Bett und Moskitonetz. Ja. Und habe auch mein eigenes Badezimmer zum Glück. Das klingt ganz gut. Also ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Die haben natürlich meine Erwartungen, haben die sehr bewusst runtergeschraubt, dass sie meinten halt, bitte erwarte nicht so viel. Und ja, aber ich kam hierher und war echt auf etwas anderes eingestellt. Im Grunde muss ich sagen, es lebt sich hier sehr gut und vor allen Dingen auch günstig. Das finden die Leute doch wahrscheinlich völlig schräg. Da kommt eine junge Frau aus Deutschland und will unsere Hunde hier betreuen. Ist das so? Finden die das schräg? Also ich muss sagen, ich habe jetzt hier sehr viel Kontakt zu Locals und die haben mich am Anfang schon etwas als Alien... Als Locals heißt Einheimische, ne? Ja, Entschuldigung, genau. Ja. Also Menschen, die hier auch leben und arbeiten, ja. hier in dem Tierheim. Mhm. Aber ich muss sagen, die Verständigung, auch wenn es Englisch sehr schlecht ist, was sie sprechen zum Teil, hat eigentlich vom ersten Tag ganz gut geklappt. Und wenn man einfach zeigt, dass man Hilfe anbietet, dass man wirklich irgendwie denen bei allem hilft, was möglich ist, dann erkennen die das natürlich auch sehr schnell. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich, diese Erfahrung mit den Leuten auch hier zu haben, weil die sind super nett. Also das heißt, du bist jetzt seit November da und bereust es noch keinen Tag, dass du da bist? Nee, ich bereue es wirklich seit keinem Tag. Ich vermisse natürlich gewisse Dinge ganz schrecklich und auch dich, Domian, zu hören. Deshalb, ich bin so froh, dass ich mit dir sprechen kann. Vielen Dank. Ich muss mal eben fragen, sonst vergesse ich das. Ja. Welche Uhrzeit hast du im Moment? Es müsste jetzt ungefähr 5:45 morgens sein. Ah, da haben wir dich so früh gestört oder du bist so früh auf. Du hast uns wahrscheinlich gemeldet. Ich habe momentan 3 Katzen bei mir im Zimmer, weil draußen sind so viele Hunde. Und die eine Katze, die hat mich die ganze Nacht eigentlich wach gehalten, aber auf eine liebenswürdige Art und Weise. Insofern war ich zufälligerweise wach, als dein Redakteur mich anrief. Das ist ja lustig. Und wie ist die Temperatur da gerade, wo du bist? Gut, dass du fragst. Ich muss sagen, es ist so kalt. Wir hatten jetzt eine Jahrhundertkälte um die 0 Grad. Jetzt gerade schätzungsweise vielleicht 6-7 Grad in meinem Zimmer. Nur für Indien-Kenner, ich kenne mich nicht so aus. Wo hältst du dich da auf? Ich bin in einer Stadt, wo das Taj Mahal steht. Ach so. Die Stadt heißt Agra. Ja. Und es ist in Zentralindien ungefähr 200 Kilometer von Delhi entfernt. Wie ist denn die Situation für Hunde in Indien? Ja, also es gibt sehr, sehr viele freilaufende Straßenhunde. Mhm. Die Situation ist die, dass die indische Gesellschaft einen wahnsinnigen Müll produziert, der leider nicht besonders gut entsorgt wird. Und das ist die Nahrungsgrundlage der vielen Tiere, auch der Kühe. Wie geht man denn mit den Hunden um? Sind Hunde auch in einer gewissen Weise heilig, so wie Kühe, oder sind das untere Wesen? Also heilig in dem Sinne sind hier alle Tiere, selbst Ameisen. Mhm. Es ist, die Hunde hier, muss ich sagen, es wird sehr, sehr viel Liebe und Zuwendung in die Hunde gesteckt. Ja. Die Leute, die hier arbeiten, die sind wirklich engagiert und man spürt, dass sie Hunden ein gutes Naturell zuschreiben. Also Tiere sind grundsätzlich anders als Menschen erstmal gut. Mhm. Ja? Das ist schön zu hören. Es gibt ja Länder, da werden die Hunde wie der letzte Dreck behandelt, ne? Absolut, also ich bin da, also natürlich, ich muss sagen, ich bin hier auch in einem Umfeld, die sich eben medizinisch auch um diese Tiere kümmern. Es gibt bestimmt auch Leute, die Tiere misshandeln, aber ich sehe das halt hier in dem Tierheim nicht, außer es kommen eben Hunde rein, die eben durch den Straßenverkehr querschnittsgelähmt sind. Das passiert halt auch nicht, also täglich. Wie viele Hunde habt ihr denn da in dem Heim? Ungefähr? Ungefähr 60. 60 manchmal Hunde. Mehr, manchmal weniger. Welpen, Affen, Kühe, Esel. Ach, da sind auch noch andere Tiere, da sind nicht nur Hunde. Richtig. Ah ja, bist du auch schon gebissen worden von einem Hund? Nee, also ich bin geknapst worden, aber nicht gebissen. Sag mal, Katrin, was hast du denn vorher in Deutschland hier in deinem normalen Leben gemacht? Ja, da muss ich dir dazu sagen, ich bin echt sehr glücklich mit meinem Leben zurzeit. Ich bin vor 4 Jahren nach Amsterdam gegangen, um dort zu arbeiten. Ich bin Grafikdesignerin eigentlich. Ja. Ich bin vor 4 Jahren nach Amsterdam gegangen, habe dort eigentlich alles gefunden, was ich gesucht habe. Job, Liebe, schöne Abwechslung, tolle Stadt. Und trotzdem dann den Wunsch gehabt, ins Ausland zu gehen und sowas zu machen. Ich weiß auch nicht, ich bin vielleicht ein bisschen ein hungriges Naturell in der Hinsicht, aber ich habe ein bisschen spät angefangen. Ich bin erst mit 26 von zu Hause ausgezogen. Ja, ja. Und irgendwie dann hat bei mir so einen Klick gegeben, dass ich mir dachte, ja, du führst Regie in deinem Leben. Ja, ne? Ja. Und, ich muss sagen, ich finde es ganz toll. Also Respekt. Finde ich wunderbar. Vor allem sollte man das auch machen, wenn man noch relativ jung ist. Je älter man wird, desto komplizierter wird es, wenn man irgendwie so eingebunden ist in Familie und Gesellschaft und Verpflichtungen. Genau. Je jünger man ist, desto freier ist man. Hattest du in Amsterdam eine feste Anstellung irgendwo? Ja, dazu muss ich auch sagen, da bin ich auch ein ziemliches Risiko eingegangen. Ich habe meinen Job dafür aufgegeben. Also, du kannst also nicht, es gibt keine Rückkehroption. Ich sag mal so, ich bin aus einem Job ausgestiegen, der mir im Grunde gefallen hat, wo ich ein Jahr jetzt, also ich habe 4 Jahre insgesamt Berufserfahrung, 3 davon in Amsterdam. Ein Jahr habe ich jetzt gearbeitet in einem Job, der, sagen wir mal, okay war, nur ich stand in dem Job, ich hatte auch die Option auf einen neuen Vertrag, aber ich habe gespürt, dass in mir eine Unzufriedenheit oder ein Unmut aufkam. Ja. Der mich auf längere Frist unglücklich gemacht hätte. Ja. Ich sag mal, wäre ich jetzt nicht nach Indien gegangen, hätte ich mit Sicherheit das Ende des Jahres 2010 ein bisschen deprimiert da gesessen. Also. Und jetzt habe ich irgendwie gesagt, ich mache einen sauberen Cut, ich stehe auf, wenn es mir nicht mehr passt, und gehe weg. Sehr und gut. Ich glaube einfach mal optimistisch für die Zukunft, dass ich wieder eine neue Chance in Amsterdam bekomme. Bin ich ganz sicher. Und vor allen Dingen die Erfahrung, die du mitbringst, die ist ohnehin Gold wert. Vielleicht nicht so ganz direkt beruflich, aber für dein Leben und für alles Weitere ist das ganz toll. Liebe Katrin, ich finde es ganz wunderbar, dass wir haben sprechen können. Und nochmal, ich finde das ganz, ganz wirklich toll, was du da machst, und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Und, vielen Dank. Dann auch einen guten Start, denn wenn du wieder zurück bist, hier in Europa, Deutschland oder in Holland, wo auch immer. In Amsterdam bin ich auf jeden Fall. Ich freue mich schon wieder zurückzukommen. Und ich möchte dir ganz herzlich danken. Und für mich ist deine Sendung ein Stück Deutschland. Und ich höre dich ganz viel und streame dich über nachtlager.de. Ja. Und ich möchte dir einfach danken für den Job, den du machst. Ich finde es ganz toll. Dankeschön. Und wie gesagt, viel Erfolg für 2011. Dankeschön. Und jetzt ein großer Gruß jetzt quer über die Welt nach Indien. Und alles Liebe, alles Gute, Katrin. Danke. Tschüss. Namaste. Ciao. Tschüss. Na, das ist ja toll, was wir da gehört haben. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht, das war mein Jahr 2010, und ich möchte gerne mit euch über euer Jahr 2010 sprechen. Und hier ist Barbara, und Barbara ist 55. Guten Morgen, Barbara. Hallo, Domian. Hallo, Barbara. Wie war dein Jahr 2010? Erfreulich und weniger erfreulich. Über was sollen wir zuerst sprechen? Über das Erfreuliche. Gerne. Erzähl. Ich bin am 2.3. letzten Jahres das erste Mal Oma geworden. Gratulation. Danke. Habe meine Tochter die ganze Schwangerschaft über begleitet, jeden Frauenarzttermin. Ja. Ich war immer mit dem Baby verbunden von Anfang an. Aha. War bei der Geburt dann dabei und hatte das Kind auch als erstes im Arm. Toll. Super. Habe zu diesem Kind ganz schnell eine ganz enge Beziehung aufgebaut. Ja. Wie heißt denn der kleine neue Mensch? Lennart. Lennart. Ein junger Mann. Ein junger Mann. Ja. Und musste dann ein paar Wochen später, also ich war auch oft bei meiner Tochter, um so viel wie möglich von dem Baby zu haben. Mhm. Und dann waren mein Schwiegersohn und meine Tochter erkrankt an einem Virus. Und ich hatte den Kleinen mehrere Tage bei mir, wegen der Ansteckung. Und auf Muttertag am 9. Mai war es dann so geplant, ich bringe ihn abends dann zurück zu seinen Eltern. Bin mit dem Jungen in der Stadt, hol mir einen Kaffeebecher aus einer Bäckerei und mir fällt der Becher um und der Kaffee, der kochend heiße Kaffee in den Kinderwagen. Das heißt, auf das Gesicht des Kindes? Nein, das Gesicht Gott sei Dank nicht, aber der ganze rechte Arm Verbrennungen ersten, zweiten und dritten Grades. Notarzt, Polizei. Ich wusste gar nicht, was ich zuerst machen sollte. Ja. Wenn da nicht ein sehr hilfsbereites Ehepaar gewesen wäre. Mein Schwiegersohn wurde sofort informiert. Der Notarztwagen wurde bestellt, ohne dass ich überhaupt Ja oder Nein sagen konnte. Du warst wahrscheinlich völlig geschockt. Der Kleine hat sowas von geschrien. Ich kann es nicht beschreiben und ich werde auch bis heute noch nicht richtig los. Dann ist der Kleine in deine Klinik gekommen. Ja. Was hat man mit dem Arm gemacht? Ja, man hat ihn erstmal also in Vollnarkose gesetzt, weil fast der ganze kleine Arm war betroffen. Dann ist er gut vier Tage lang immer unter Vollnarkose behandelt worden, weil das anders gar nicht machbar war. Lass mich eben zwischenfragen. War der Arm dann ganz nackig oder hatte er noch irgendwas an? Der hatte ein Jäckchen an. Aber das ist alles. Aber an dem Niki-Stoff konnte man nicht erkennen, wo der Kaffee hingeflogen war. Also durch einen unglücklichen Umstand kann man sagen, dass die gesamte Haut des kleinen Armes betroffen war. Ja. Vom Handgelenk bis oben zum Oberarm. Nun kann man ja immer noch mal Gott sei Dank sagen, dass es nicht ins Gesicht rein geschwappt ist. Ja, richtig. Wie ging es dann weiter im Krankenhaus? Ja, also um mich musste sich dann auch ein Sanitäter kümmern. Der Kleine wurde mir gleich abgenommen von der Ärztin, die den Kleinen dann gleich unter Wasser setzte, weil keiner so richtig definieren konnte, wo die Verbrennungen waren. Dann wurde er aus seinen Klamotten rausgeschnitten und an seinem rechten Arm wurde es dann auch sofort sichtbar. Dann haben sie mir abgenommen, weil ich auch wohl merkte, man sah es mir auch an, ich war kurz vorm Abdrehen. Und dann war mein Schwiegersohn auch schon da. Der Kleine hat ganz furchtbar geschrien beim Setzen der Vollnarkose, obwohl er erst 9 Wochen alt war. Was hat man denn dann im Krankenhaus, hat man da Haut transplantiert oder ging das ohne? Nein, das musste Gott sei Dank nicht. Das wird heutzutage mit einer Silikonschicht gemacht. Ja, also er kam dann in eine Spezialabteilung oder Spezialklinik. Auf die Säuglingsstation. Die auch mit Verbrennungen sich dann auskennen und direkt was machen. Jetzt müssen wir gleich erstmal fragen, ehe wir uns weiter unterhalten, wie geht es dem Kleinen heute? Ihm geht's gut, es ist ein sehr fröhliches Kind. Der hat auch gleich diese sogenannten Vergessenstropfen bekommen. Vergessenstropfen? Ja, dass er sich also an diese Schmerzen nicht erinnern kann. Da gibt es ein Medikament? Ja. Ach, das habe ich auch nie gehört. Ich auch nicht. Und meine Tochter kommt aus dem medizinischen Bereich. Ja. Denen ist es auch sofort gesagt worden. Und die kannte das wohl. Die hatte das im Internet schon mal gelesen. Wie sieht denn der Arm heute aus? Ja, wie sieht der Arm aus? Also in Anbetracht dessen, dass das Ärmchen ja eine ganze Menge gewachsen ist, er ist jetzt 10 Monate alt, sind also immer noch sehr starke Vernarbungen da. Und vor allen Dingen die des dritten Grades, die man erst gar nicht erkannt hat. Aber es ist soweit alles verheilt und ja? Ja, es ist verheilt. Er wird alle 5 Wochen mit einer neuen Bandage versorgt. Achso, das muss immer noch gemacht werden. Ja, den Narbendruck nach innen setzt, weil die Narbe sucht sich den einfachsten Weg. Ja. Und das ist nach außen. Kann er den Arm richtig bewegen? Ja, das kann er. Besteht die Hoffnung, dass irgendwann das mal so sein wird, dass man nur noch vielleicht ein paar Narben sieht, aber dass er dann ganz normal wieder wird leben können? Ja. Das schon. Die Hoffnung besteht, Gott sei Dank. Und mittlerweile sind wir auch froh, dass das nicht wirklich ins Gesicht gekriegt hat. Mein Gott, natürlich. Und sag mal, Baba, wie ist denn das jetzt, das Verhältnis zwischen dir und deiner Tochter und dem Schwiegersohn? Gab es da eine Irritation? Haben die dir irgendwie Vorwürfe gemacht? Nein, das haben sie nicht. Ich meinte das, aber es ist wochenlang gesprochen worden, weil ich auch nicht zur Ruhe kam. Und da die beiden ja auch den Kleinen nicht im Krankenhaus besuchen durften, wegen ihrer ansteckenden Krankheit, bin ich dann die ganze Zeit von morgens bis abends da gewesen. Wir haben immer wieder gesprochen und irgendwann sagte meine Tochter dann zu mir, Mama sei froh, wir können froh sein, dass das nicht ins Gesicht gekriegt hat. Mhm. Das heißt, deine Tochter und dein Schwiegersohn geben dir heute das Kind auch unbedenklich, so wie früher auch, und haben, die haben keine Angst. Ja. Ja. Ja. Warst du am Anfang etwas ängstlich, mit dem Kind umzugehen oder wieder alleine dich mit dem Kind zu befassen? Ja. Dass vielleicht doch wieder irgendwas passieren könnte? Ich habe auch monatelang Albträume gehabt wegen diesem Schreien. Mhm. Der hat ganz entsetzlich geschrien, der Kleine. Mhm. Und habe auch zwischenzeitlich einmal einen langjährigen Therapeuten von mir aus aufgesucht, weil ich kindheitsbedingt unter mehreren Traumata leide. Mhm. Und dann kam das wieder in Erinnerung ein wenig, oder? Ja, und der Witz dabei ist, dass dann in diesem Gespräch mit dem Therapeuten im August letzten Jahres ein Unfall zutage kam, wo ich 11 Jahre alt war. Das ist also 45 Jahre her ungefähr. Mhm. Mit meinem Bruder, der damals 3 war, der ist mir vors Auto gelaufen, von Laternenpfahl geknallt und unten liegen geblieben. Mhm. Und es ist über nichts gesprochen worden, es kamen nur böse Blicke meiner Eltern. Das ist ja Wahnsinn, nach so vielen Jahrzehnten ist das dann durch diese das Gespräch durch mit dem... Das ist diesen Unfall rausgekommen. Ja. Mhm. Also Barbara, ein glückliches Jahr, weil der Kleine da ist, dann ein großer Schrecken in diesem Jahr. Ja. Aber jetzt letztendlich kann man wieder froh sein, dass sich doch alles doch wieder zum Guten gewendet hat. Ja, aber ich muss wohl sagen, jedes Mal, so wie heute Abend auch, wenn ich ihm dann sein Ärmchen eincreme, dass die Narben elastischer bleiben, dann, also ich habe ein ganz ungutes Gefühl, mit meinen Fingern sein Ärmchen zu berühren. Weil und er ist jetzt auch in dem Alter, er guckt sich das an. Mhm. Er dreht den Arm und beschaut sich das. Mhm. Weil trotz aller Vernunft doch irgendwo so ein Gefühl wahrscheinlich bei dir da ist, ich wollte es zwar nicht, um Gottes Willen, aber trotzdem bin ich schuld. Ja, ne? Das Schuldgefühl ist da. Schuldgefühl ist da. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Und ich habe meiner Tochter auch schon gesagt, wenn der das Alter hat, dass der anfängt zu fragen, wo kommt das her, was ist das, dass ich mich mit dem Jungen hinsetze und ihm erkläre, wie das passiert ist. Das finde ich einen sehr guten Plan. Das finde ich sehr richtig und sehr gut auch. Ja, um selber auch eine Befreiung daraus zu kriegen. Unbedingt. Barbara, Mann, oh Mann. Aber wie gesagt, wir können glücklich sein, es hätte alles noch viel schlimmer kommen können. Es hätte viel schlimmer kommen können. Aber wie die Polizei da im Krankenhaus vor mir stand, da war ich also doch ganz schön geplättet. Das glaube ich, ja. Zumal du ja auch unter Schock standst. Oh ja. Ne? Das kann ich mir auch vorstellen. Oh ja. Mann, oh Mann. Barbara, möchtest du vielleicht noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen, der hier bei mir im Hintergrund arbeitet? Ja, vielleicht hat er noch den einen und den anderen Tipp. Sehr gerne. Henning heißt er. Ja. Und der Henning würde dich jetzt gleich, oder ruft dich jetzt gleich an, wenn du aufgelegt hast. Ja, okay. Von Herzen dir und dem Kleinen und deiner Tochter und dem Schwiegersohn der kleinen neuen Familie alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Du, Jan. Tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr haben wir und ich begrüße sehr herzlich die Christine. Und die Christine ist 38. Guten Morgen, Christine. Ja, hallo, Jürgen. Hallo, Christine. Erstmal nachträglich ein frohes Neues. Danke dir auch. Und auch allen Mitarbeitern, Zuhörern, Zuschauern. Sehr nett. Und so weiter. Sehr nett, vielen Dank. So, ja. dein Jahr 2010. Ja, also soweit war das Jahr eigentlich normal, aber das Ende, das war besonders schön gewesen. Schön. Ja, genau. Erzähl es uns. Ja, und zwar habe ich einen Stollenbackwettbewerb gewonnen beim WDR. Bitte, ein was? Ein Stollenbackwettbewerb? Ein Stollenbackwettbewerb. Chris Stollen. Genau, Chris Stollen. Das hat der, weiß ich gar nicht, das hat der WDR gemacht? Ja. Die Aktuelle Stunde, oder wer hat das gemacht? Nee, daheim und unterwegs. Ah, das ist die Sendung am Nachmittag. Ich glaube, um 16 Uhr fängt die an im WDR-Fernsehen. Mhm. Was musste man da genau machen? Ja, also zunächst mal sollte man sein weltbestes Stollenrezept einsenden. Und das hattest du? Das hatte ich gemacht, von wem hattest du dieses Rezept? Ach so, von wem? Von meiner Mutter. Also eine alte Überlieferung. Ja, genau, alte Überlieferung. Also sie von ihrer Mutter und ich dann wieder von meiner Mutter. Ja. Und du hattest das auch schon oft gebacken oder hattest oft so einen Stollen gebacken? Ja, also ich habe es vor allen Dingen auch mitgeholfen, als meine Mutter es noch gebacken hat. Sie ist ja jetzt pflegebedürftig, da kann sie es nicht mehr so. Mhm. Aber jetzt in letzter Zeit habe ich es dann übernommen. Mhm. Genau. Und ja, wie gesagt, da hatte ich das einfach erstmal so eingesandt. Mhm. Weil man ist ja nicht die Einzigste, also da ist zwar schön, wenn man unter vielen dann gewählt wird, aber man rechnet ja erstmal weniger damit. Also erstmal hast du das Rezept eingeschickt. Genau. Und dann haben die Kollegen sich bei dir gemeldet und oder wie ging es dann weiter? Ja, genau. Am nächsten Tag haben sie dann angerufen, ob ich, also dass ich erstmal in der Vorauswahl wäre und ob ich es mir vorstellen könnte, sollte es denn dann gezogen werden, mal im Studio Show zu backen. Wow. Und ich gehe davon aus, so kam es dann. Ja, so kam es. Ich bin Erste geworden. Du bist Erste geworden? Du, ja. bist dann ins Studio eingeladen worden? Ja, genau. Also erstmal war eine Homestory gewesen, ja? Ein paar Tage drauf. Also das heißt, da waren Kameraleute zu Hause bei dir, genau. Haben ein bisschen gedreht und sich vorgestellt. Genau, haben so ein kleines Porträt von meiner Mutter und mir dann gemacht und wie ich so den Stollen dann vorbereite bzw. dann backen würde. Ja. Wie dann der fertige Stollen aussieht. Ja. Dann bin ich noch mit zwei anderen Frauen ins Studio eingeladen worden. Und da kam es dann zu einer Blindverkostung von dem Bäckermeister, der über die Rezepte dann entschieden hatte. Aha. Und ja, und da hat er dann meinen Stollen als den besten befunden. Das schafft man doch gar nicht innerhalb einer Sendung, so einen Christstollen zu backen. Hast du schon ein bisschen vorbereitet vorher? Ja. Oder? Ja. Ja, doch. Ja, anders geht das gar nicht. Nee, das schafft man nicht. Und hat der Bäckermeister hat gesagt, das ist der leckerste überhaupt. Genau, hat er dann mit verbundenen Augen probiert und fand den dann so als den besten von Super. Den dreien. Super. Gab es auch einen Preis? Gab es auch einen Preis? Ja, eine Tasse vom BDR. Hat auch nicht jeder. Genau. Ein riesen Stutenkerl und halt eben die Ehre vor der Kamera, dann mit dem Bäckermeister nochmal alles nachzubacken. Natürlich. Ja. Das und ich habe noch eine zusätzliche Einladung von der Frau Spitzer, von der zuständigen Redakteurin gekriegt. Ah ja. Nochmal wieder zu kommen. Sehr gut. Also das ist eine schöne Erinnerung dann an das Jahr 2010, Stollenmeisterin im WDR geworden zu sein. Genau. Ich gratuliere nachträglich sehr herzlich. Ja, danke schön. Schön, dass du angerufen hast, Christine. Ja, tschüss. Danke auch. Ciao. Stollenbackmeisterin. Thomas ist hier. Thomas ist 24. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Thomas. Frohes neues Jahr erstmal. Dir auch. Und deiner ganzen Redaktion. Dankeschön. Ich hoffe, dass es so weitergeht bei euch wie in 2010. Ja, hoffen wir auch. Ja. Meine Geschichte fasst sich eigentlich relativ schnell zusammen. Ich hatte Mitte Juni, ich bin 24 Jahre alt, einen vierfachen Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule. Ja, angefangen hat das Ganze eigentlich noch relativ harmlos mit einem Hexenschuss. Dann bin ich zum Arzt gegangen, habe Schmerzmittel gekriegt, war dann beim Orthopäden und es wurde halt einfach nicht besser. Dann halt wieder zum Orthopäden, dann von dort aus weiter zum Radiologen und der hat dann festgestellt, ja, da ist ein vierfacher Bandscheibenvorfall und ich hatte mittlerweile dann auch schon so leichte Lähmungserscheinungen im rechten Oberschenkel, hatte also überhaupt keine Kraft mehr in dem rechten Bein. Ich wundere mich gerade, ist das auch normal, dass so junge Menschen einen solchen Bandscheibenvorfall bekommen können? Es kommt ganz drauf an, ob du es für normal hältst, dass man mit 24 Jahren 225 Kilogramm wiegt. Nee, eher nicht. Ja. Das heißt, du wiegst so viel. Ja, ich habe so viel gewogen. Oh je. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, der eigentlich interessant ist. Ja, vielleicht. Erzähl mal weiter. Ja, nämlich, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich wollte halt nicht mit 25 oder 24 schon zum Pflegefall werden. Verstehe. Und hat dann mal meinen Kopf angeschmissen und mir überlegt, ja, du solltest definitiv abnehmen. Ja. Ja, und das habe ich dann angefangen und mittlerweile habe ich dann im letzten Jahr mehr als 50 Kilo abgenommen noch. Ja. Und stehe jetzt mittlerweile bei 167,7 Kilogramm nur noch. Ja, und vorher, sag's nochmal, waren es 200 und? 225. 225, das ist ja Wahnsinn. Wie groß bist du? Ich bin 1,94. Gut, dann bist du ja natürlich auch eine Kante mit 1,94. Bist du denn, du bist dann aber auch operiert worden, oder? Nein, ich bin nicht operiert worden. Nein. Ich habe, wie gesagt, diese Diät eingehalten, habe dann so nach zweieinhalb Monaten so eine gewisse Besserung gehabt. Bin dann wieder zu meinem Hausarzt gegangen. Der hat mir dann Krankengymnastik verschrieben. Ja. Da habe ich dann jetzt insgesamt 12 Sitzungen gemacht, war sehr zufrieden, habe da ein paar Übungen gelernt, die dann zur Stärkung der Bauchmuskulatur und Rückenmuskulatur dienen. Also kann man sagen, dass dieser vierfache Bandscheibenvorfall definitiv zusammenhängt mit diesem extremen Übergewicht. Ja, definitiv. Nachdem du das allmählich abtrainiert hast oder runtergehungert hast oder wie auch immer, wird's besser. Ja. Stichwort runterhungern. Wie hast du denn die 50 Kilo, 60 Kilo runtergekriegt? Also ich hatte schon, als ich 16 war, massive Gewichtsprobleme, hatte damals schon über 150 Kilogramm, bin damals dann zu einer Kur gegangen, habe da dementsprechend auch viel gelernt über Ernährungswissenschaft und habe das dann jetzt angewendet. Ich habe mich selber auf eine kalorienreduzierte Diät, also ich bin jetzt bei 1000 Kilokalorien immer noch. Das heißt, mit harter Disziplin machst du das? Mittlerweile ist es keine harte Disziplin, sondern Gewohnheitssache geworden. Ah, verstehe. Das war, in dem Sinne war es dann wieder relativ vorteilhaft, dass ich quasi an mein Bett mehr oder minder gefesselt war, oder zumindest an unsere Wohnung, weil ich einfach schlicht und ergreifend nicht den ganzen Reizen auswärtig ausgesetzt war. Das heißt, so ein Pizzadienst oder so, der war dann halt mal nicht so schnell gerufen wie sonst. Im Prinzip kann man diesem Bandscheibenvorfall dankbar sein, ne? Ja, gewissermaßen schon, auf jeden Fall. Es ist halt, der hat dich wachgerüttelt. Ja, es hat jetzt auch eine gewisse Form angenommen, dass halt der Zuspruch von außen, von meinen Freunden, ich habe einen großen Freundeskreis, was ja auch nicht unbedingt typisch ist für jemanden, der so ein massives Übergewicht hat. Ich war immer ein sehr sozialer Mensch und bin das auch immer geblieben. Aber die bejubeln dich wahrscheinlich jetzt. Das ist, im Endeffekt schon, die sind einfach auch halt froh. Die reden seit Jahren auf mich ein, dass ich was tun muss. Aber du musst ja dann auch wirklich Unmengen an Kalorien zu dir genommen haben in den Jahren davor, oder? Ja, das zum einen und zum anderen halt auch überhaupt nicht mehr bewegt. Das heißt, wenn ich aus dem Haus wollte, bin ich aus dem Haus gegangen, ins Auto gestiegen und bin dann bis vor die Tür da eingefahren, wo ich hin wollte, bin da ausgestiegen und hab dann da das gemacht, was ich machen wollte. Was machst du beruflich oder hast du beruflich gemacht? Ich bin Student. Du bist Student, ah ja. Möchte gerne Koch werden. Absurderweise. Das ist wirklich, wie, du bist Student und möchtest Koch werden? Ja. Dafür muss man nicht studieren? Nee, dafür muss man nicht studieren. Deshalb, mein Studium ruht ja jetzt auch zwangsläufig im Moment, dadurch, dass ich halt nicht in der Lage bin, an Vorlesungen teilzunehmen. Ja, was ist denn das für ein Studium? Archäologie und Geschichte in Bochum. Ja. Und du willst es abbrechen, oder? Ja. Ach so, und deine Lehre irgendwann als Koch machen? Ja, wenn das mein Rücken irgendwann zulässt, ja. Auf jeden Fall. Aber ist das nicht eine große Gefahr, dann doch wieder in Versuchung zu kommen, doch zu naschen und zwischendurch Sachen zu essen und vielleicht dann doch wieder dick zu werden? Nicht unbedingt. Wenn man einmal den Weg dann, oder den beschwerlichen Weg von so einem hohen Gewicht wieder runtergemacht hat, glaube ich, ist es ganz gut, das zu wissen und das im Hinterkopf zu haben und vielleicht dann auch in die Richtung zu gehen, halt wirklich gesund zu kochen und anderen Leuten dabei dann auch zu helfen. Natürlich, das ist eine Idee. Das ist eine Idee. Was interessiert dich denn so an dem Beruf Koch? Ich bin einfach fasziniert von Lebensmitteln. Ich habe da immer schon Spaß dran gehabt und ist dieser Berufswunsch erst entstanden durch die Abmagerungskur oder war das vorher auch schon? Nee, der war vorher schon ein bisschen präsent und hat sich dann halt immer mehr verstärkt. Könntest du ja auch Ernährungswissenschaften studieren zum Beispiel. Könnte ich auch, aber noch ein neues Studium anfangen und außerdem habe ich es nicht so mit den Naturwissenschaften an sich, ist das vielleicht dann auch nicht die richtige Idee. Was ist so dein Ziel? Wie weit runter möchtest du noch kommen mit dem Gewicht? Auf jeden Fall will ich wieder in den zweistelligen Bereich runter. Mhm. Was dann noch kommt, ist wahrscheinlich, wenn ich den zweistelligen Bereich erstmal auf der Waage erreicht habe, der Kampf darum, die überschüssige Haut loszuwerden, ne? Ja, das ist dann das nächste große Problem bei Überwichtigen, aber man kann ja heute chirurgisch helfen und kann das alles wegschneiden lassen. Und wenn du dann noch weiter gut trainierst, dann bist du in 10 Jahren kannst du dich fotografieren. Aber kannst du dich fotografieren lassen, genau. Ja. Ja, also eigentlich ein gutes Jahr, ne? Ja, für mich auf jeden Fall. Absolut. Also auf jeden Fall, der Wendepunkt war gut. Dass ich den Warnschuss gebraucht habe, war nicht so gut, aber. Naja. Sag mir doch nur nochmal, um mir so die Menge vor Augen zu führen, was du so an Mengen zu dir genommen hast damals, als du so viel gegessen hast. Das Problem waren nicht unbedingt die Mengen, sondern die unausgewogene Ernährung. Ich habe einen relativ verqueren Schlafrhythmus gehabt, wie man das ja von Studenten kennt. Ich bin mittags aufgestanden, hatte mir meine Vorlesung auch mal schön in den Mittagsbereich geschoben und habe dann halt ganz in Anführungsstrichen normal gefrühstückt. 3 Scheiben Brot, 3, möglicherweise 3 Brötchen, aber die dann halt dementsprechend dick belegt, ohne Rücksicht auf Verluste. Dann nachmittags nach der Uni oder abends nach der Uni irgendwo was essen gegangen, meistens irgendwie Pommes Currywurst und dann immer gleich doppelte Portion. Dann nach Hause gekommen, das normale Abendessen noch gegessen und wenn mich dann irgendwie um 23, 24 Uhr nochmal eine Hungerattacke in Anführungsstrichen überkommen hat oder ich einfach Bock hatte, was zu essen. Wahrscheinlich Unmengen von Cola getrunken? Ja, klar. Sowas, ne? Getränke ohne Ende. Ja. Aber da gibt es ja auch Alternativen. Man muss ja nicht auf alles verzichten bei einer Diät. Mittlerweile gibt es ja auch dankbarerweise ganz gute Leitprodukte. Ja. Wobei diese Leitprodukte auch so Haken haben, das weißt du ja, ne? Ja, die bieten schon gewisse Risiken. Aber bei mir sorgen die zum Beispiel nicht für diese berühmten und gefürchteten Fressattacken. Und ich bin auch nicht so der Typ, der immer hinter Süßigkeiten oder sowas her war, sondern bei mir war es immer das Herzhafte. Ach so, ah ja. Na gut, ich habe Vertrauen jetzt in deinen, du hast es schon gut im Blick und wirst es richtig machen für dich, wenn du jetzt schon so erfolgreich warst. Schön, dass du angerufen hast, Thomas. Ja. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen, dass du in den zweistelligen Bereich kommst und dass du dann auch irgendwann dann ein erfolgreicher Koch sein wirst. Das wünsche ich dir. Vielen Dank. Ich wünsche euch auch alles Gute. Dankeschön. Und besonders für 2011 und dass die Sendung so bleibt, wie sie ist. Dankeschön, Thomas. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, das war mein Jahr 2010 und solltet ihr gerade frisch reingeschaltet haben, ich möchte gerne mit euch über euer Jahr 2010 reden, was das Schönste war oder auch das Traurigste war, das Spektakulärste war oder das Schrecklichste war. 2010. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Weiter geht es mit dem Michael und Michael ist 40. Guten Morgen, Michael. Hallo Domian. Ja, Michael, schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Ja. Ja, wie soll ich sagen? 2010. 2010. Das Motto ist ja 2010 und ich versuche das mal kurz zu umreißen. Wenn ich dir meine Lebensgeschichte erzählen würde, dann müsste ich ein Buch schreiben. Mhm. Aber ich versuche es mal kurz zu umreißen. Also ich bin Parkinson-krank, habe einen 19-jährigen Sohn, der ist schwer behindert, 80%. Der hat diesen Autismus, gepaart mit ADHS. Und den erziehe ich jetzt seit 15 Jahren alleine und wohne im Südschwarzwald, also Landkreis Lörrach. Ja. Ja. Und was ist mir passiert? Ich habe 2009, da muss ich jetzt nochmal vorgreifen, 2009 meine Lebensgefährtin kennengelernt, dadurch, dass ich eine Radiosendung moderiert habe, in einem norddeutschen Internetradiosender. Ja. Na, und ruckzuck hat sie mich angeschrieben und wie es eben so kam, kam das eine zum anderen und so weiter und so fort. Und tja, dann stand sie dann am 28. März zu meinem 40. Geburtstag bei mir vor der Haustür. In Lörrach. Ja. Ja. Und hat gesagt, hier, da bin ich. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Ja. Na, also wir haben uns schon da mit der Webcam schon verliebt gehabt, eigentlich mehr oder weniger. Also aber man kannte sich schon so vom Sehen schon ein bisschen. Vom Sehen kannten wir uns und wir wussten so und das Eigentliche daran ist ja, sie ist eben 22. Oh. Ja, und mein Sohn ist 19. Ja, und du bist 40. Und ich bin 40. Ja. Und das wirft natürlich irgendwo Fragen auf. Ja. Da geht schon los, ne? Da wird dann diskutiert, ja. Die Frau stand 2009, sagst du, gerade bei dir vor der Tür. Nee, 2009 hatte ich sie in diesem Radio. Ach so, und 2010 stand sie dann vor der Tür. 2010 haben wir uns dann, wir haben dann ewig telefoniert, stundenlang. Das geht ja heute alles mit diesen Flatrates und so. Ja, wie Weltmeister. Und da haben wir ewig miteinander telefoniert, bis die Akkus leer waren. Nein? Michael, wie weit ist denn deine Parkinson-Erkrankung fortgeschritten? Ach, tja, das ist eine gute Frage. Also man weiß es nicht. Also ich habe es von meinem Großvater, väterlicherseits. Ja, aber du kannst dich so im Alltag noch normal alles so machen? Ja, es ist halt so, man kriegt immer so einen Schub. Wie? Ab und zu. Und dann, ich habe dann auch solche Medikamente. Man wird da medikamentös ja auch behandelt. Ja, wenn du diesen Schub bekommst, wie macht der sich bei dir bemerkbar? Wie zeigt sich das? Bemerkbar, dass einfach, ich sag's mal so, der Kreislauf bricht dann völlig in sich zusammen. Mhm. Das heißt, man steht morgens auf. Erstmal wird man abends müde. Mhm. Müde, müde, müde, müde. Und dann geht man um 8 Uhr abends ins Bett. Mhm. Ja, und macht schläft dann bis am nächsten Morgen um 8, sind dann 12 Stunden durchgeschlafen, dann steht man auf, dann ist man völlig gaga, sag ich mal, Und dann gehe ich dann in meine Küche, hol mir ein Glas Wasser und denke, na, und nimmst deine Medikamente und dann geht das los, dann kommt das Erbrechen und dann dieses Wackeln. Ja. Das sind bei mir jetzt nicht die Hände, die wackeln, sondern bei mir ist es der Oberkörper. Der ganze Oberkörper wackelt. Der ganze Oberkörper. Also ich sage immer Hintern wackeln, nennt man das. Ja, wackelt der nur bei, was heißt nur ausschließlich bei solchen Attacken oder wackelt der immer der Körper? Der wackelt nur dann, wenn ich zur Ruhe komme. Nur dann, wenn ich zur Ruhe komme. Immer, also jeden Abend, wenn du zur Ruhe kommst. Immer wenn ich zur Ruhe komme, wenn ich mich ins Bett lege und zur Ruhe komme und dann in die Ruhephase einsteige, dann fängt das an zu wackeln. Kann man denn dann einschlafen überhaupt? Ja, es ist schwierig. Also ich meine, ich habe da auch so das ein oder andere Medikament, was ich notgedrungen halt dann nehmen muss. Und diese Medikamente unterdrücken dann das Wackeln wieder? Ja, das sind, da gibt es ja diese wie heißen die Tropfen? Ja, da gibt es Medikamente, die das dann... Ja. Mhm. Also ist ja auch egal. Kommen wir mal auf deine Liebste zurück. Die ist nun 20 Jahre alt, ein Jahr älter als dein Sohn. Hallo? 22. 22, genau, drei Jahre älter als dein Sohn. 23 Jahre. Genau, ja. Wie verstehen die beiden sich denn? Eigentlich ganz gut. Also ich muss sagen, das funktioniert. Ich habe natürlich meinem Sohn nie eine Vorschrift gemacht. Ich habe nie zu ihm gesagt, du musst jetzt ihn oder sie als Mama akzeptieren oder so. Wäre ja auch Blödsinn. Mhm. Ja. Und ich habe gesagt, ne? Papa hat eine neue Liebschaft gefunden. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich unterbrochen. Ja, du hast es gerade gesagt, ich wollte mir nochmal deinen Sohn so ein bisschen besser vor Augen führen. Also er ist autistisch, das heißt, er ist ein sehr in sich gekehrter Mensch. Ja. Spricht er? Hochintelligent. Hochintelligent? Spricht, aber spricht nicht viel? Naja, doch schon. Eigentlich zu viel. Mhm. Also manchmal würde ich ihn gerne, ich sag mal, erschlagen, aber ja. Nein, es ist mein Sohn, ich stehe dazu, ich habe ihn damals aus Italien rausgeholt, ich war ja in Italien, also ich sage ja, mein Leben ist Katastrophe. Ich habe eine Italienerin damals geheiratet, mit ihr das Kind bekommen, habe ihn damals mit 6 Jahren aus Italien das Sorgerecht bekommen, in Italien wohlgemerkt, in Italien, innerhalb von 5 Tagen das Sorgerecht bekommen, ja, für das Kind, alleine. Da habe ich ihm einen Rechtsanwalt dazu gebracht und habe ihn dann mit nach Deutschland genommen. Und habe ihn dann, wir haben damals in Halle gewohnt, Halle an der Saale, und habe ihn dann da im Kindergarten, du weißt ja, wie das ist, Vorschule und so weiter und so fort. Ja. Also er hat diese Behinderung des Autismus, und du hast gerade noch eine Behinderung gesagt. Ja, dieses ADHS heißt das. Genau, das war das. Also diese fortgeschrittene, dieses Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktiv-Syndrom. Ja, genau. Und den Begriff kann ja kein Mensch aussprechen. Aber wohnt denn deine Freundin jetzt fest bei euch? Ja, klar. Ach so, die ist richtig zu dir gezogen. Die hat sich dazu entschieden, die hat gesagt, so, ich bleib bei dir. Ja. Ich stehe dazu, ich steh zu dir, und das ist genau das, was, ist eigentlich das größte Glück, was einem passieren kann. Das glaube ich. Sie ist wunderschön, wunderhübsch, ne, mal im Ernst jetzt. Das heißt, im Jahr 2010 ist da ein Engel zu dir. Da ist ein Engel erschienen, richtig. Ist sie zu meinem 40. Geburtstag, und ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, Mensch. Das ist schon toll. Und das da steht sie einfach da und holt mich ab in Basel, Badischer Bahnhof. Ich stehe da am Bahnhof, ich sage, ja, da kannst du aber, so schnell war ich noch nie da unten. Sag mal, ist sie zufällig gerade auch auf noch, oder schläft sie schon? Nein, sie ist noch da, du kannst gerne mal kurz mit ihr wechseln. Ja, gerne, wenn sie da ist. Sie ist da. Wie heißt sie? Christina, ja. Christina, sag was. Hi, du, Mia. Hallo Christina, schön, dass ich kurz mit dir auch reden kann. Das ist ja eine tolle Geschichte. Was ist denn so wunderbar an Michael? Er kümmert sich um mich, wenn es mir nicht gut geht. Er kuschelt mit mir, das hat mir jahrelang gefehlt. Aha. Das habe ich so die letzten Jahre von meiner Familie nicht gekriegt. Ja, und dieser Altersunterschied ist für dich nicht schlimm? Der stört mich nicht. Er gibt mir das, was ich brauche seit Jahren. Nun ist der Sohn, haben wir gerade erfahren, 19 Jahre alt. Der ist nicht viel. Ihr seid ungefähr im gleichen Alter. Wie ist das denn für dich, dann in eine solche Familie zu kommen? Also wir können gut diskutieren, sein Sohn und ich. Sehr gut. Also da gibt es keine Konkurrenz oder irgendwie Neid oder irgendwas. Es läuft glatt. Ja, wir können auch manchmal so blöde Witze zusammen machen. Ja. Wenn es um Scherze geht, machen wir die zusammen. Ja. Du hast den Michael durch dieses Radio kennengelernt. Genau. Was hat dich denn da so fasziniert an ihm, als du ihn im Radio gehört hast? Ich habe ihn einfach angeschrieben, weil er hat ja die Sendung gemacht, was er für Songs hat. Und dann wird es von Anfang an gut verstanden. Ach so, war nicht so im Speziellen die Stimme, dass du auf die Stimme abgefahren bist? Nein, er war ja schon vorher, die Male habe ich ihn da gesehen, sein Nickname stand dann da so, da habe ich ihn gleich gesehen, ach, ich schreibe ihn mal an. Ja, ihr beiden Süßen. Michael, du hörst mich auch gerade noch, ne? Ja, natürlich. Ja. Dann gratuliere ich zu eurem großen Glück. Dankeschön. Das ist ja was ganz Tolles. Ja. Und möge es sehr lange halten. Schön, dass wir bei dir mal durchgekommen sind. Ja, und das ist eine tolle Erinnerung für euch an das Jahr 2010, ne? Wir zeichnen das auf übrigens. Bitte? Wir zeichnen das auf. Ah ja, sehr gut. Und wir sind sogar schon verlobt. Ja. Und ihr seid ja schon verlobt. Das heißt, da könnte auch noch eine Heirat anstehen. Da könnte noch eine anstehen. Ich wollte eigentlich nie mehr heiraten, Domian, zeige ich dir ganz ehrlich. Ja. Ich war schon mal verheiratet mit einer Italienerin und bin aber jetzt geschieden. Ich habe mir gedacht, nein, eigentlich nie wieder. Aber jetzt könnte das doch alles über Bord geworfen. Würde ich mir nochmal überlegen. Verstehe. Okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Na gut. Ich wünsche dir, euch beiden und deinem Sohn auch, Michael, alles Gute von Herzen und genießt euer Glück. Wunderbar. Alles Gute. Auch. Dankeschön, tschüss. Danke dir. Ciao. So, und hier ist die Regina. Die Regina ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Regina. Ja, hallo, Domian. Hallo, Regina. War das für dich ein gutes oder schlechtes Jahr? Ein super Jahr. Ein super Jahr. Und zwar wollte ich dir sagen, dass ich vom Rollstuhl zum Quad gelandet bin. Vom Rollstuhl zum? Quad. Zum Platt? Quad. Quad, was ist Quad? Also ein Motorrad mit vier Rädern. Ach, ja. Ich verstehe. Ja, jetzt aber mal raus damit. Erzähl mal. Pass auf, ich war 4 Jahre im Rollstuhl. Ja. Und der war mir einfach zu langsam. Dann habe ich ein Elektromobil bekommen, der hatte 6 km/h. So, das war mir auch zu wenig. Dann bin ich wieder in ein Geschäft gegangen. Da haben sie mir welche mit 10 km/h angeboten, also Elektrorollstühle. Auch noch zu wenig. Auch noch zu wenig, weil ich früher viel Sport gemacht habe und ja eigentlich eine verrückte Nudel war. Die junge Frau will flotter vorankommen. Ja, genau. Und da hat mein Ex-Mann mich in so einem Rollerladen, Motorradladen geführt. Ja. Mit dem Rollstuhl. Ja. Und da habe ich mich in diesen Quad verliebt, blau metallic und dann... Die sehen ja sehr cool aus, die Dinger. Ja, und ich fühle mich da frei wie ein Vogel. Es gibt keine Behinderung. Sie gucken, wenn ich absteige, gehe ich hinter meinem Kofferraum, hole meinen Stock raus und dann tappe ich los zum Geschäft. Und wie schnell fährt das Ding? Das Ding fährt 80 Stundenkilometer. 80 Stundenkilometer, das heißt, du musst mit Helm fahren? Ja, darf Autobahn fahren. Was für einen Führerschein braucht man dafür? Klasse 3. Und den hast du folglich dann? Ja. Und das ist so toll, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich war letztes Mal an so einem Zebrastreifen, da kam so ein älterer Herr mit seinem Gehwagen, ich kenne das ja, wie das ist, ja. Und hab Gott gedankt, dass ich auf diesem Quad sitze. Sag mal, du bist sonst im Alltag, sitzt du im Rollstuhl. Ja. Aber auf diesem Quad, oder mit diesem Quad muss man ja auch mit den Beinen irgendwas machen. Ja, das habe ich in diesem Laden geübt, mit dem Verkäufer. Das geht, also du kannst den so richtig bedienen, trotz deiner Behinderung. Ja, weil ich mit der Hände arbeite. Ich brauche mein rechtes Bein nicht. Ich kann mit der Hände Gas und Bremsen alles machen. Ach so, das geht. Haben die das extra für dich so umgearbeitet? Nein, oder? So sind die. Also ach, die sind so. Quad, was ich habe, ist so. Ich bin mit so einem Ding noch nie mitgefahren. Ich sehe die nur ab und zu mal so an einem vorbei wuschen, ne? Wenn aber man... mit dir will ich sofort fahren. Du kannst ja auch Leute mitnehmen hinten, ja, ne? Sag ich ja. Mit dir würde ich sofort fahren. Mann. Ja. Das hat aber sicher großes Aufsehen erregt bei euch in der Umgebung, was? Ja, man nennt mich schon die, wie heißt es denn, eine heiße Oma. Die heiße Oma. Wo wohnt denn die heiße Oma? Im Wuppertal. Im Wuppertal. Blau metallic. Die erkennt jeder. Das heißt, also wenn man in Wuppertal eine blau-metallic Quadfrau vorbeisausen sieht, dann bist du das. Das bin ich dann. Hinten mit Kofferraum, wo mein Stock auch reinpasst. Ach, da ist auch ein kleiner Kofferraum bei. Ja. Was kostet denn so ein Ding? Ja, ich habe sehr günstig gekriegt für 3.500. Ja. Ja. Und wenn ich mir jetzt von unserem Sanitätshaus mir eins geholt hätte, da wäre ich 10.000 losgeworden. Ach, die Dinger, die langsamer fahren, sind teurer als... Ja, und das war eine gute Überlegung. Mhm. Und ich bin so frei, ja, ich kann in der Natur fahren. Ich kann in Bikes-Lokale anhalten, ne, also es ist toll. Du brauchst doch dann auch, so, könnte ich mir vorstellen, so eine richtige Montur. Das heißt, du brauchst einen Lederanzug, oder? Ja. Kommst du denn mit deiner Behinderung in diesen ganzen... Da hast du Hilfe. Da muss dann dir schon immer jemand helfen, wenn du objürg gehst. Ja. Ich habe also immer eine Begleitperson meistens bei mir. Ja. Ne, oder ich kriege auch schon mal Knöllchen, weil ich direkt vor das Haus fahren muss. Das Parkverbot, da dürfen die nicht parken. Aber das ist mir dann auch egal. Ne? Kann ich mir vorstellen, dass du die älteste, ich weiß es nicht, die älteste Quadfahrerin in Deutschland bist? Ja, ich kann es mir vorstellen. Wir sind vielleicht auch noch ältere, ne? Ja, aber wenige, glaube ich. Aber hör mal, das ist eine Freiheit. Du glaubst es gar nicht. Ich glaube es wirklich. Rollstuhl am Quad, das ist... Ja. Gut, dass ich den Mut dazu hatte. Aber und ich bereue nichts. Das war mein schönstes Jahr. Super. Wie viele Kilometer bist du schon gefahren jetzt? Oder wie weit hast du dich entfernt von, so mal, wollte ich fragen, entfernt von Wuppertal mit dem Ding? Ja, noch nicht weit. Essen, Düsseldorf, ja. Köln, ne, so die Gegend. Du kannst mit dem Ding ja rein theoretisch auch an die Nordsee fahren, ne? Ja, das könnte ich auch. Das ginge schon. Ja, das ist ging ohne weiteres. Da du ja auch auf der Autobahn fahren darfst. Ja, genau. Mensch, das ist eine gute Entscheidung. Ja, und das war mein schönstes Jahr. Super. Und ich wollte immer sagen, du gefällst mir einmalig. Jetzt kriege ich noch so ein dickes Kompliment am Ende. Das ist ja super. Da kann ich ja ganz Sahneschnitte für mich. Jetzt kann ich ganz entspannt in die Nacht gehen. Das darfst du. Regina, hat mich sehr gefreut, dass du durchgekommen bist und viel, viel Spaß mit deinem Fahrzeug. Ja, danke schön. Genieß es in vollen Zügen. Ja. Alles Liebe. Schöne Grüße nach Wuppertal. Alles Liebe dir auch, ne? Tschüss. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Unsere Sendung, das war mein Jahr 2010 in der Technik Katrin Beneck. Und wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Morgen dann wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt euch bei mir melden zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Gerne könnt ihr ab 0 Uhr schon anrufen, während der Sendung auch und natürlich mailen. Alles Gute, bis morgen. Ciao.